So, da ich immer die gleiche Einleitung mache mit Hallo und herzlich willkommen, will einer von euch mal übernehmen? Ja, Tim kann machen. Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Film-Exe-Podcast. Lange ist es her, ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall lange. Und wir haben uns zu dritt eingefunden und zwar befindet sich auf der anderen Seite der Leitung zum einen... John, grüß dich. Es sind... Ja, sorry. Und Stefan. Genau, und wir werden heute zu dritt über die jetzt nun fertiggestellte 7. Staffel Game of Thrones philosophieren, was wahrscheinlich ziemlich ausschweifend werden wird. Und wir werden uns Mühe geben, so gut wie es geht, alles abzudenken, was es so gab. Wahrscheinlich wird uns das ein oder andere irgendwie, werden wir vergessen, aber wir geben da unser Bestes. Und wir haben uns gedacht, dass wir das quasi Erzählstrang für Erzählstrang oder mehr Ort für Ort quasi durchgehen. Und genau, da habe ich gerade gesagt, lass uns doch einfach mit Dragonstone anfangen. Deswegen fangen wir jetzt mit Dragonstone an und damit gebe ich das Wort einfach mal an Stefan. Und frag dich mal, wie du ja all das fandest, was bei Dragonstone passiert ist. Ja, also in Dragonstone, was ist denn da eigentlich so passiert? Insgesamt ja meiner Meinung nach gar nicht so viel. Also jedenfalls gab es da ja keine große Action. In Folge 1 meinst du jetzt? Oder insgesamt? Insgesamt, oder? Ja. Wann kommen sie denn da überhaupt an? Erste Folge. Ist es? Erste Folge kommen sie an. Okay. Also die erste Folge endet damit, dass Daenerys da landet. Ah, okay. Ja, und dann besprechen die sich da ja sonst meist nur und hauptsächlich ist da ja die Beziehung zwischen Jon und Daenerys wird da ja aufgebaut. Dementsprechend fand ich das jetzt alles nicht so mega spannend, was da passiert ist. Achso, also wenn wir jetzt schon okay, ein bisschen vorgreifen, aber, ja. Okay, aber würdest du jetzt sagen, dass nur weil da nicht viel Action passiert ist, da nicht viel passiert ist? Naja, was ist denn da Großartiges passiert? Also sie hat ein paar gute Dialoge, aber... Genau, also ich würde auch sagen, einer der irgendwie interessantesten Dialoge hat halt dort stattgefunden. Ich glaube, Folge 3 oder 4 war das dann. Ich glaube, Folge 4, wo die beiden dann aufeinandertreffen, genau. Das 3. war, glaube ich, so... 3, das war so das, was am ehesten in Erinnerung bleibt. Ja. Und dann am Ende noch die Höhlenszene mit den Malereien, die jetzt aber auch nicht so ausschlaggebend war. Und ansonsten stehen sie da meistens am großen Tisch rum und beratschlagen sich. Ne? Naja, aber also was ich sagen wollte, ist also sehr viele sehr maßgebliche Entscheidungen für die Dinge, die passiert sind, wurden ja da gefällt. Also es war ja schon wichtig, was da passiert ist. Das stimmt. Das war jetzt nicht egal. Haben ja da Kriegsbesprechung gemacht, wie sie jetzt vorgehen im Krieg. Ja. Dass sie den meisten dann falsch waren. Ja, das ist ja, aber das ist ja egal. Also letztendlich ja, klar. ist ja da sehr viel Entscheidendes passiert. Genau. Übrigens, die Sache mit den Höhlenmalereien war in Folge 4. Also es war gar nicht so gegen Ende. Habe ich das gesagt, gegen Ende? Ja, du meintest denn am Ende in der Höhlenmalerei. Ach so, ja, am Ende vom... Ach so, irgendwie dachte ich, das wäre so... Dragonstone-mäßig so eine der letzten Erzählungen gewesen und danach wären sie eh nicht mehr groß dort gewesen. Aber es stimmt schon, es ist ja irgendwie immer so ein Ankerpunkt gewesen, zum immer wieder hin und her kehren, das stimmt. Okay, John, was sagst du zu Dragonstone? Naja, eigentlich, also sie haben es schön aufgebaut mit dieser langen Treppe. An sich ist es ja ein relativ unspektakulärer Ort gewesen, was ja eigentlich auch ganz schick war und auch gepasst hat, weil er einfach komplett verlassen ist. Ansonsten war es schon stimmungsvoll gemacht, fand ich, als dann Jon Schnee und wie heißt der, Onion Knight da ankommen und diese lange Treppe entlang laufen und auch den Drachen zum ersten Mal sehen. Und bitte nenn ihn Jon Snow, Alter. Was habe ich gesagt? Jon Schnee. Jon Schnee. Ja. Achso, ja, okay. Gut, nehmen wir noch seinen bisherigen Namen, Jon Snow. Ja. Und die den Drachen zum ersten Mal sehen, war eigentlich schön gemacht und ich habe mich eigentlich gefreut, dass sie sich da auch so den Raum für die Dialoge genommen haben, was sie ja in vielen anderen Folgen so ein bisschen haben vermissen lassen. Mhm. Was anderen wiederum wahrscheinlich gut gefällt, weil es ja jetzt gerafft werden muss, kann man sich ja drüber streiten. Ja. Aber da haben sie es auf jeden Fall gemacht und die Dialoge waren auch, ich weiß nicht, wie dialoglastig Folge 1 war und wie wir da nochmal dann ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen, aber die war für mich so mit die schwächste von allen Folgen. Auch wenn viele so Logiklöcher eher in den späteren Folgen waren oder wo Leute gesagt haben, das, ja gut, da fehlt jetzt einfach komplett Hintergrundinformation. Mhm. Aber Folge 1 war irgendwie so ein bisschen noch, fand ich, am schwächsten von den Dialogen und vom allein vom Spiel auch der einzelnen Charaktere, was mich sehr erstaunt hat. Was dann aber schnell angezogen hat. Ja. Also ich weiß nur noch, dass also wenn ich das jetzt in meinem Kopf so durchgehe, in der ersten Folge kommen sie ja, wie gesagt, an, ne? Und da haben sich ja sehr viele Leute total drüber aufgeregt, glaube ich, so wie ich das richtig in Erinnerung hatte, dass es dann nochmal so ausgiebig irgendwie gezeigt wurde, wie sie ankommt. Und das kann ich bis heute nicht nachvollziehen, wieso das Leute aufgeregt hat. Weil, also, man wartet 6 Staffeln darauf, dass sie endlich in Westeros ankommt und dann kommt sie da wirklich an. Und ich finde, dann kann man das auch würdigen mit schon einer bisschen längeren Szene, weil das ist ja wirklich ein Event, worauf man gewartet hat seit Ewigkeiten, dass sie da endlich ankommt. Und letztendlich am Ende der letzten Staffel war sie ja immer noch nicht da. So. Und das fand ich schon echt okay. Und auch, wart ihr mal auf dem Game of Thrones YouTube-Channel gewesen? Glaube nicht. Das ist nämlich super interessantes so Behind-the-Scenes-Material. Und da haben sie unter anderem gezeigt, wie sie Dragonstone gemacht haben. Das sind 3 verschiedene Locations insgesamt. Der Strand ist irgendwo in Spanien, die Treppe ist irgendwo in Irland und das Tor und so weiter ist dann als Studio. Also das haben sie ziemlich zusammengewürfelt. Und ich muss auch sagen, dass da muss man schon den Hut vorziehen. Also die gesamte Optik und das Handwerk, finde ich, von der 7. Game of Thrones Staffel war nochmal meilenweit über dem, was sie bisher abgeliefert haben. Also es sah wirklich unfassbar gut aus. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo sich alle einig sind. Also bei allen Streitpunkten, die es gibt, sagen alle, wenn wir jetzt auf CGI zu sprechen kommen, die Drachen und so weiter, das war alles fantastisch. Ja, also nicht nur die Drachen, auch wirklich das Bild, wie sie es gemacht haben immer und wie die Farbkorrektur war und die Kamerawinkel, da war wirklich alles einfach top und ich kenne nichts Besseres. Also da haben sie sich wirklich, das haben sie richtig, richtig krass gemacht. Da sieht man einfach, dass die jetzt Gelder haben bis zum geht nicht mehr. Und nach dieser Ankunftsszene gibt es dann ja diese bisschen längere Szene, wo sie quasi alle an dem Tisch stehen noch. Also sprich Tyrion und Daenerys und alle anderen Verbündeten halt noch von ihr, ne? Und sie dann da diesen Plan aushecken, der halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist, glaube ich, die nächste Szene schon, wie Jon Snow ankommt. Mit dem Onion Knight und so weiter. In der 3. Folge dann. Und die Szene habe ich geliebt. Also der erste Dialog zwischen Daenerys und Jon Snow, der 9 Minuten dauert oder sowas, fand ich großartig, also richtig großartig. Und dann auch diese ganzen Dinger, was ich in der Staffel sehr, sehr mochte, dieses Leute sehen sich wieder und dann immer dieses leichte Grinsen und so weiter, weil die sich schon seit Ewigkeiten nicht mehr irgendwie gesehen haben, was es ja in dieser Staffel wirklich oft gab. Unter anderem zum Beispiel, als Jon Snow dann ankam am Strand und Tyrion auf ihn zuläuft und dann sagt, ja, the Bastard of Winterfell, und Jon Snow sagt dann, the Dwarf of Castle Rock, und dann grinsen sie sich beide an und schütteln sich die Hände, und dann merkt man ja auch immer, dass die beide eine Menge Respekt für den jeweils anderen übrig haben. Also Jon Snow fragt ihn, glaube ich, auch irgendwie, do you think I'm a madman or a liar? Und dann sagt Tyrion Lannister, no, I don't think you are either of those things. Und so geht es ja die ganze Zeit. Und dann steht ja auch Jon Snow, glaube ich, draußen, und dann kommt Tyrion zu ihm und sagt noch so, ja, kann ich dir irgendwie helfen oder sowas? Ich will irgendwie, dass ihr euch einig werdet und so weiter und so fort. Und dann bequatscht er quasi Daenerys, dass sie denn Jon Snow entgegenkommt und sagt, ja, du darfst das Drachenglas abbauen und so weiter und so fort. Und das war ja dann bis dahin. Und dann kam, wie gesagt, das mit der Höhlenmalerei, was ich aber irgendwie, das hat mir nicht so gefallen, um ehrlich zu sein. Das fand ich irgendwie ein bisschen aufgesetzt. Das war so ein bisschen, ja, wir müssen jetzt irgendwie Lösungen dem Zuschauer anbieten für bestimmte Probleme. Deswegen ist es da jetzt so. Das fand ich eh. Wirkt etwas zufällig, ja. Ja, in der Staffel auch total oft vollkommen beschissen, bin ich ganz ehrlich. Also auch, wo sie meinten, ja, wo Sam in der Bibliothek ist, ja, ich habe ein Buch gefunden. Da steht das in Dragonstone einfach, ist ein Riesenberg mit Drachenglas, können wir alles abbauen, dann ist alles fertig. So, das ist, denn was ist, denn worauf wir noch zu spielen, später noch zu reden kommen, das mit der Armbrust in King's Landing, wo ja, fahren wir rauf, ist er tot, fertig. Wo ich mir jedes Mal dachte, das kann nicht euer Ernst sein, wenn das jetzt wirklich die Lösung des Problems ist irgendwie. Und ja, aber ihr habt schon recht, ansonsten war ja Dragonstone sehr viel Daenerys und Jon und sehr viel, denn Jon fässt Drogon an und die beiden unterhalten sich wieder miteinander und so weiter und so fort. Ja. Aber prinzipiell hat mir der Strang eigentlich noch gefallen, weil ich der Meinung bin, das kann ich ja schon mal so übergreifend sagen zumindest, das habe ich bei den Rocket Beans im Recap gehört und das kann ich nur unterstützen. Es kommt mir so vor, als hätten die Writer von Game of Thrones ja jetzt quasi alleine agieren und nicht mehr mit nicht mehr George R. R. Martin als Supporter dabei haben, dass die einen absolut klaren Weg wissen für Jon, Daenerys und Jaime und Cersei Lannister. Ich glaube, dass die vier Charaktere wirklich bis zum Ende der achten Staffel durchgeplant sind. Die wissen genau, was mit denen passiert. Da ist alles klar. Und ich glaube, bei den anderen sind die sich einfach schlichtweg noch nicht safe. Überhaupt nicht teilweise. Und deswegen ist, glaube ich, auch alles, was außerhalb von diesen Vieren stattfindet, für mich echt nicht so gut. Ja. Ja, es sind jetzt auch einfach so viele lose Enden, die man ja auch nicht einfach, kann man ja auch nicht alles immer so abschließen, ist ja auch klar. Ja. Jetzt verdichten sie es halt, indem sie alle zusammenführen, was wahrscheinlich auch dann die einfachste Lösung ist, wenn man die dann irgendwie alle so ein bisschen an einen Schauplatz bringt. Ja. Im Endeffekt. Ja. Damit man nicht mehr so viele Orte und Erzählstränge hat, ja. Aber das ist ja das Problem, diese Staffel, was auch viele vermuten, ob es nun wirklich so ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber dadurch, dass sie ohne George R. R. Martin das jetzt machen, müssen sie ja trotzdem zum selben Ende kommen wie er. Das haben sie ja schon gesagt, dass sie auf selbe Gesamtziel hinarbeiten. Ja, das ist ein anderer Weg dahin. Er hat ihnen ja trotzdem so ein paar Punkte gegeben, wo sie mit ihrer Story landen sollen, damit es dann zum selben Ziel hinläuft. Und da würde mich einfach mal interessieren, welche das sind, weil, also zum Beispiel mit dem Eisdrachen, da bin ich mir sehr sicher, dass der in den Büchern nicht vorkommen wird, weil es da gar keinen Night King gibt. Und da hat man ja, also die finden ja diesen Eisdrachen wohl so geil, dass sie dafür 2 Folgen geopfert haben, nur um zu diesem Eisdrachen zu kommen. Ja. Weil anders kann ich mir nicht erklären, wie sie auf so eine Story gekommen sind. Okay, wollen wir denn jetzt gleich über Hinter der Mauer reden, wenn du das jetzt schon angeschnitten hast? Ja, oder? Dann lass das. Meinetwegen, reden einfach quer durch, ja. Darf ich damit anfangen? Mach das. Okay. ich muss sagen, okay, meinte ich nämlich schon mal zu Stefan, haben wir darüber schon mal geschrieben, und zwar, das war ja alles geleakt. Also sprich wirklich, vielleicht auch schon das davor, aber ich weiß auf jeden Fall, alles, was in Episode 6 und 7 passiert ist, die Skripte von diesen Episoden sind über einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr ins Internet geleakt. Staffel 8 ist ja auch schon geleakt. Nee, das glaube ich nicht. Die Skripte doch. Never. Doch. Wo hast du es gelesen? Habe ich irgendwo gelesen, dass man jetzt schon online die Skripte lesen kann. Ich gucke gleich mal nach. Jedenfalls, das war schon geleakt. Also ich habe die Originalskripte nicht irgendwie gefunden, aber Leute, die es halt irgendwie behauptet haben und dann diesen Strang halt so irgendwie erzählt haben. Und da meinten halt die meisten Leute in den ganzen Foren irgendwie so, nee, das glauben sie nicht, das wäre doch super dumm. Und dann, als in der 5. Folge Tyrion irgendwie in dem Konferenzraum in Dragonstone halt sagt, ja, könnt ihr einen davon gefangen nehmen und nach King's Landing bringen? Da dachte ich mir schon, nee, das kann nicht euer Ernst sein. Und als dann halt klar wurde, die machen das wirklich, wusste ich halt von da an, was den gesamten Rest der Staffel noch passiert. Also alles. Also, dass die Mauer einbricht und dass es einen Eisdrachen gibt. Und das, es war dann alles klar, weil ich habe mir diesen Leak durchgelesen quasi. Und also die pure Natur dieser Aktion ist mit das bescheuertste, was ich jemals gehört habe. Das ist, da fehlen mir die Worte, dass sowas in Game of Thrones vorkommt. Also ja. diese ganze Aktion war ja so hirnrissig. Genau. Und das war selbst für jeden Vollidioten war es offensichtlich, dass es hirnrissig ist. Also Cersei Lannister zu überzeugen, eine Allianz zu bilden. Also da hätte kein Mensch, der in dieser Welt lebt, hätte da irgendwo, also überhaupt hinter die Mauer zu gehen, in so einem, keine Ahnung, glorreiche 7-Squad irgendwie, ist schon mal super dumm. Und dann einfach noch das Ziel ist fast ja sogar noch dümmer. Und also, zu hoffen, dass da auch noch einzelne Leute rumlaufen, dass man da irgendwie unbehelligt einen abgreifen kann. Und wie das denn alles strukturiert war. Ja. Irgendwie so, sie laufen dahin, oh, da ist zufällig ein kleiner Trupp, der zufällig ungefähr genauso groß ist wie die selbst. Sie töten den einen Anführer, worauf zufällig genau alle sterben, bis auf einen. Den capturen sie, dann rennen sie weg auf die Mitte von diesem See. Irgendwie schafft es der Bastardsohn von Robert Baratheon, der noch nie im Norden war, der auch in der Folge, wo es zu sehen war, überhaupt nicht auf diese ganzen Witterungen und so weiter klarkommt, schafft es in der wirklich aussichtslosen Eiswüste aller Zeiten irgendwie anscheinend innerhalb von 3 Stunden oder sowas zurückzusprinten, legt einfach einen Marathon hin. Sie stehen in der Mitte von diesem See. Zufällig hält dieser See genauso wenig aus, dass ein perfekter Kreis um diese Mitte bricht, wodurch die nicht durch können. Dann dieses Ding, das muss ich auch gleich mal sagen. Die Macher von Game of Thrones meinten ja schon im Vornherein, ich glaube am Ende von der 6. Staffel, also als dann quasi die Comic-Con war, meinten sie, dass alle sich darauf einstellen müssen, dass in den folgenden Staffeln noch mehr als schon in der 6. auf Zeitintervalle, was Reisen angeht und so weiter, komplett geschissen wird. Und das war ja in dieser Staffel wirklich massiv. Und in den meisten Sachen stört es mich nicht so. Also in den meisten Sachen sage ich wirklich, ja komm, also jetzt lasst doch mal das Entertainment sein und sitzt nicht da und rechnet aus, wie lange was dauert. Aber, also, ich weiß nicht. Die standen ja da wirklich eine Nacht drauf. Ja, er rennt zurück zur Mauer, sie benachrichtigen Daenerys, Daenerys fliegt dahin. Also maximal 24 Stunden. Sagen wir mal so, mit ganz viel Augen zukneifen, 24 Stunden. Und es gibt ja so verschiedene Karten, die zeigen, wie weit Dragonstone von der Wall weg ist, zum Beispiel. Und ich habe tatsächlich sogar schon auf Reddit Rechnungen gesehen, die zeigen, dass es tatsächlich gehen würde. Und das finde ich, irgendwie ein Rabe würde irgendwie, keine Ahnung, 13, 14 Stunden brauchen, bis da nach unten und Daenerys dann mit den Drachen vielleicht 6 bis 7 Stunden nach oben oder sowas und schlag mich tot. Aber das ist ja auch alles dann irgendwie Kleinkram. Ja, aber also diese ganze Mission, die war irgendwie so strukturiert, die hat sich so unglaublich geplant angefühlt mit allem, was da passiert ist. Und auch mit dem Polareisbären-Zombie, der absolut unnötig war. Also der hat wirklich nichts beigetragen. Der war einfach für, ja, wir haben einen Zombie-Eisbären, hier guckt ihn euch an. Also für dafür, den Effekt, um zu zeigen, dass sowas funktioniert, ja. Dass auch Tiere so. Und dann. Ja, um noch die Zuschauer daran zu erinnern. Genau, dass sie Tiere wieder sehen können. Ja. Und dann halt sowas wie, keine Ahnung, sie tötet mit diesem anscheinend komplett overpowerten Speer mit einem Wurf einfach diesen fucking Riesendrachen, wo ich mir auch dachte, was zum Teufel? Also entweder habe ich da irgendwas nicht mitbekommen oder sowas, aber er hat ja wirklich einfach diesen einen Speer, diesen Drachen irgendwie in die Schulter geworfen und der Drache einfach stirbt komplett, wo ich mir dachte, was ist denn jetzt los? Und dann ziehen sie ihn halt raus aus dem See, wo man sich dann auch fragen kann, okay, wo haben sie die Ketten her? Wir sind sie runtergeschwommen. Ja, das sind alles Sachen, wo ich sage, okay, ey, ganz ehrlich, drücke ich ein Auge zu. So, das finde ich nicht so wild. Also, wenn man sich darüber dann auch noch aufregt, dann kann man sich eigentlich über die ganze Staffel nur noch aufregen. Ja. Und letztendlich muss man ja auch sagen, war es natürlich unfassbar fett. Also wenn da irgendwie 10.000 Untote sind und dann kommen 3 Drachen und du siehst einen riesigen Herr der Ringe-artigen Panoramaschüssen, wie unfassbar gut gemachte Drachen da einfach nur riesige Feuersalven auf die runterregnen lassen. Natürlich ist das geil. Also es wird keinen geben, es wird niemanden geben, der sich hinstellt und sagt, och, jetzt habe ich wieder 10 Minuten Drachen-Action bekommen. Also darauf habe ich eigentlich keine Lust. Also natürlich ist es cool. Aber Also da find ich es lustig, weil bekanntermaßen, und wer unseren Podcast so ein bisschen gehört hat, der weiß ja zum Beispiel, dass du und ich, also Tim und ich, große Herr der Ringe-Fans sind, der Filme. Ne? Mhm. Und da gibt es ja auch oft so Szenen oder Wendungen, die man einfach in Herr der Ringe in Ordnung findet, aber in Game of Thrones so nicht hinnehmen würde. Und gleich in dieser Folge hatte ich mehrfach die Assoziation dazu, als du wieder gerade gesagt hast, dass das Eis genauso einbricht, dass die da nicht rüberkommen, musste ich an Herr der Ringe denken, wo auch im dritten Teil Mordor komplett so einbricht, dass alle Truppen in die Tiefe stürzen und direkt vor den guten Truppen die Erde aufhört einzubrechen, wo man auch sagt, okay, Herr der Ringe, ja, das geht in Ordnung und so weiter und man ärgert sich nicht drüber und der gewinnt trotzdem 11 Oscars und bei jetzt hier bei Game of Thrones regen wir uns darüber auf, wenn die halt einbrechen, wenn sie aufs Eis wandern. Die zweite Reminiszenz. Ja, aber das kann man, finde ich, nicht gleichsetzen. Nee, ich setze es ja auch nicht gleich. Überhaupt nicht. Aber ich finde es, deswegen ist es ja auch so, deswegen bemängelt man es ja auch so, weil Game of Thrones da ja so andere Maßstäbe gesetzt hat und man immer davon ausgehen konnte, dass was da passiert auch irgendwo in dieser Welt logisch ist und nicht irgendeinem Selbstzweck dient oder damit es irgendwie spektakulär inszeniert werden kann. Ja. Zweite Erinnerung, die ich dann an Herr der Ringe hatte, auch nur so ein bisschen, fand ich ganz lustig, wo dann, wie heißt da, Sandor Clegane, der Hund diesen Stein da wirft. Boah. Ja, konnte man sich auch drüber aufregen, dass er jetzt da so dumm ist oder so dumm dargestellt wird, auch wieder bloß um das loszutreten und zwar 5 Minuten bevor Daenerys ankommt. Ist natürlich auch wieder absurd. Hat mich allerdings auch wieder ein bisschen an Herr der Ringe erinnert, wo sie vor Moria stehen und Pippin die Steine ins Wasser wirft, bis das Monster dann sich raustraut. Oh, stimmt. Das ist gut. Und das Dritte, weil du gesagt hast, das ist natürlich auch, wie du gesagt hast, der hirnrissigste Erzählstrang, dass sie da hingehen hinter die Mauer, ist auch wieder sowas, wo ganz viele Leute sagen bei Herr der Ringe, naja, warum fliegen sie nicht einfach mit den Adlern dahin und werfen von oben den Ring ins Feuer? Ja, aber dafür gibt es eine Erklärung in Herr der Ringe. Ja, genau. Aber hier könnte man dann sich auch die Frage stellen, ja, warum machen sie das zu fünft und warum fliegen sie nicht direkt mit Daenerys dahin auf dem Drachen? Und dann hätte man das auch so machen können. Dann hätte er den Drachen auch abwerfen können und sie wären dahin gekommen, wo sie hinkommen wollten. Also gut, wenn man nach der Logik geht, dann hätte Game of Thrones sich eine Staffel gedauert. So, dann wäre es nach 3 Folgen vorbei gewesen. Also es werden ja immer einfach vollkommen logische Schritte missachtet aufgrund der Dramaturgie. Das ist ja ganz normal in Serie und Film. So. Aber was mich zum Beispiel, weil du jetzt, also du hast es nicht miteinander verglichen, aber das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, dass am Ende von Herr der Ringe 3, wenn da alles runterbricht und nur die guten Truppen überleben quasi, es wird nicht erklärt, aber der Zuschauer sieht es und denkt sich natürlich gleich, okay, wieso ist das so? Und vielleicht ist es nicht so, aber man macht sich als Zuschauer zumindest Gedanken und denkt sich, also so, das war mein erster Gedanke damals, war, okay, Sauron ist gerade tot, wahrscheinlich verschwindet jetzt einfach alles Böse von dieser Welt. Und deswegen, ne, weil es halt eine Fantasy-Welt ist und alles Böse verschwindet wirklich einfach nur das Böse und die Guten überleben. Aber dieser See hatte ja in keiner Hinsicht irgendwas, also es war ja wirklich vollkommen egal. So. Um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, Entschuldigung. Das mit dem See zum Beispiel hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich habe es auch nicht so interpretiert, dass jetzt nur die einbrechen oder es irgendwie exakt einbricht, sondern einfach habe ich so gesehen, weil die in Massen da drauf gerannt sind, sind sie halt eingebrochen. Am Ende bloß dadurch, weil sie dann gemerkt haben, okay, wenn sie da einzeln rüberlaufen, dann können sie auch übers Eis, wie die anderen auch. Ja. Das mussten sie bloß erst checken. Also damit habe ich überhaupt kein Problem mit diesem Erzählschrank. Ja, also ich verstehe mich nicht falsch. Ich hatte damit auch kein Problem, sondern einfach nur, wenn man darüber nachdenkt, ob die Szene strukturiert war. Und wenn man dann die einzelnen Elemente durchgeht, dann wird einem klar, wie strukturiert das eigentlich ist. Aber jetzt halte ich, was das angeht, die Klappe und jetzt kann ja Stefan mal was sagen oder du. Genau, wollte ich auch gerade vorschlagen. Ich habe jetzt gerade schon die ganze Zeit überlegt, was ich dafür am besten sagen kann, ohne jetzt alles zu zerreißen, was da passiert ist. Weil ich fand ja, kann man vielleicht schon vorwegnehmen, die siebte Staffel eh mit, also es ist für mich auf jeden Fall die schwächste Staffel, seit es Game of Thrones gibt. Und die sechste Folge wiederum ist doch die mit, wo sie hinter der Mauer sind, ne? Ja. Das war für mich der absolute Tiefpunkt dieser ganzen Serie. Bis vielleicht diese 5 Minuten, wo die Drachen gekämpft haben. Und Ed Sheeran war auch nicht so. Ja gut, das war eine Szene, ja, aber also da habe ich mich wirklich, da war ich wirklich entsetzt, als ich es gesehen habe, weil die Folge davor war jetzt auch schon nicht so gut, aber also hier hat meiner Meinung nach einfach überhaupt nichts gestimmt. Zum Beispiel, ja, das mit Sandor Clegane, das hast du ja schon erzählt, wenn Pippin was in See wirft, okay, dann ist es halt Pippin, dann passt es auch in das Universum, aber... Wir reden von dem Hund, so, das ist, von dem Hound. Ja, der ist nur noch dumm in der Serie scheinbar. Der hat jetzt aus Langeweile dafür gesorgt, dass fast alle gestorben sind. Ja. Und auch wie das alles, aber auch wie es davor einfach aufgebaut wurde, dass sie da... Erstmal wurde in so einem großen Shot gezeigt, dass sie zu siebt. Mhm. Und da dachte man, okay, das ist eine Suicide Mission. Von denen kommen 2 zurück, Jon Snow und noch einer. Ja. Und dann in der nächsten Folge, plopp, sind es plötzlich 11, wo 4 namenlose Kapuzenträger, damit sie noch welche töten können durch diese Zombies da. Dass dann Thoros stirbt, na gut, ist dann auch jedem egal. Mhm. Und dann gibt es einfach so dumme Dialoge, so Jenry muss zurückrennen, weil er der Schnellste ist, so, okay, und er kann den Hammer nicht mitnehmen, den braucht Sandor Clegane und wirft ihn dann aber sofort weg, nachdem er einen getötet hat. Nee, er sollte den Hammer da lassen, damit er schneller ist. Ja, aber der, also mit einem Hammer auf dem Rücken, der würde er trotzdem dann noch ankommen. Ja, und, aber er ist schneller ohne den Hammer, also das ist schon okay. Ja gut, aber es ist auch sonst was da einfach alles passiert, wie gesagt, dieser Eisbär ist einfach unfassbar dumm. Ja, der war wirklich unfassbar dumm. Und dann, wie sie dann auf dieser Insel da eingefärscht werden von den Zombies. Und dann gehen sie doch alle immer höher. Und irgendwann ruft doch Jon Snow dann auch hier, get back oder, nee, wie sagt er das denn, Rückzug oder so. Kann sein, wo sie dann auf die Insel sich zurückziehen. Und ich habe die ganze Zeit gerechnet, dass von allen Seiten ja Zombies kommen, aber die sind dann nur von vorne gekommen. Da ist nie irgendwas von hinten gekommen. Es hat auch alles nicht gepasst irgendwie. Sah dann vielleicht ganz cool aus, wenn die gekämpft haben, aber ich habe dann trotzdem während des Kampfes immer das Gefühl gehabt, hey, stimmt doch wieder irgendwas nicht. Und das Schlimmste war aber, dass dieser Night King mit dem Speer auf Drogon zeigt, auf dem alle Hauptcharaktere aus der Serie drauf sitzen, guckt dann aber hoch und wirft auf den fliegenden Drachen. So, warum? Also er hätte... Ja. Das war für mich völlig unverständlich. Das war einfach nur, ja, okay, hier, da, Daenerys, die brauchen wir noch. Und er nimmt jetzt den fliegenden Drachen, weil der schwerer zu treffen ist und weil da niemand drauf ist, der gefährlich werden könnte. Ich weiß nicht. Aber. Ja, aber das ist genau das, was ich gerade meinte, dass, wenn man nach dieser Rechnung geht. So, denn hätte Game of Thrones schon vor 5 Staffeln enden können. Weil du findest bestimmt irgendwo irgendwas, wo man sagt, okay, wieso hat das denn nicht so gemacht, dann wäre es vorbei gewesen. Und ja, das gibt es ja immer. Aber, ich fand, das war aber früher nicht so viel. Eigentlich, dass man sagt, ja gut, das hätten sie sich auch leichter machen können. Da lag es immer daran, dass natürlich irgendwelche Charaktere dämlich sind oder aus irgendwelchen Motiven handeln. Aber es war nie so, dass man sagt, ja okay, es ist unlogisch, weil es ist klar einfach nur eine dumme Entscheidung. Ja. Von einem klugen Charakter. Ja. Oder wie auch immer, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ich meine, wenn der Night King schon gezeigt wird, dieses übermächtige Wesen, der alle platt macht, dann. Ja, das ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, irgendwie ist der eine Drache da näher dran oder wäre es viel logischer gewesen, dazu kann ich auch nichts sagen. Oder ob der eine Drache nur unaufmerksam war und deswegen hat er den ausgewählt. Ey, wenn man nach der Logik geht, muss man auch einfach irgendwie sagen, so, ja gut, wieso hat nicht einer von den Drachen eine Feuersalbe auf die Anführer gefeuert, dann wäre alles vorbei gewesen. Ja, hätten wir auch machen können. Die wissen nicht, dass sie da oben stehen. Aber dann hätte man auch irgendwie, keine Ahnung, dann hätte es auch alles schon wieder früher vorbei sein können. Das ist so... Ja, aber das ist das, was mich gerade am meisten stört. So war Game of Thrones früher einfach nicht. Da gab es nicht dieses, ja okay, dann wäre es aber schon vorbei, wenn das und das passieren würde. Bei Game of Thrones hatte alles irgendwie so eine Dynamik, da hat alles Sinn ergeben, was da passiert ist. Da hat man sich gar nicht diese Fragen gestellt, die man sich jetzt jede Folge stellt. Ist vielleicht aber jetzt auch einfach so schwierig, weil es so eine endgültigen Sachen sind und sie es halt auf irgendeine große Schlacht hinführen müssen. Aber ich verstehe es auch nicht. Und da kann mir gerne mal jemand irgendwie sagen, wieso in den Kommentaren oder keine Ahnung was. Wieso in Gottes Namen beschränken die sich auf diese 8 Staffeln und auf diese Folgenanzahl? Ja. Warum in Gottes Namen? Es ist wirklich, ich meine, gut, irgendwann muss es enden, ist klar. Aber sie haben keinen Druck. Es ist nicht so, als würden sie Minus machen mit dieser Serie. Die verdienen gerade den Dollar ihres Lebens damit. Jede Staffel ist noch erfolgreicher als die davor. Die verkaufen jedes Jahr noch mehr Merchandise. Die verdienen so viel Geld in dieser Serie. Das ist Game of Thrones, muss man so sagen, ist das größte Serienphänomen, das es jemals gab. Und wieso hasseln die das jetzt so runter? Ich meine, klar, die wollen das Tempo anziehen, jetzt wo es zum Finale geht. Das kann ich auch verstehen, dass man das machen muss. Aber doch nicht so übertrieben. Also es ist ja wirklich von bis Staffel 5 und dann was danach, oder also okay, man kann eigentlich wirklich schon sagen, Staffel 7 zu Staffel 6. In Staffel 7 passiert gefühlt 9-mal so viel wie in Staffel 6. Also es ist ja wirklich, da werden Augenblicke, die in früheren Staffeln der Höhepunkt einer Folge gewesen wären, werden in 2 Minuten abgehandelt. Genau, dadurch das gehen sie komplett unter und haben kein Gewicht mehr und lassen einen kalt, ja. Das ist leider das Tragische gewesen in vielen und Folgen. Und muss man auch mal sagen, falls ein guter Kumpel von mir namens Max diesen Podcast sich anhören wird, Game of Thrones ist so unfassbar schrecklich vorhersehbar geworden. Das ist unglaublich. Das ist, also ich weiß nur noch, wie wir alle da saßen. Ich weiß nicht, ob es wir waren, aber auf jeden Fall saß ich mit Stefan da. Und Stefan meinte irgendwie so, ja, am Ende von der 7. Staffel wird bestimmt die Mauer kaputt gehen und der Night King geht dann durch die Mauer durch und vielleicht wird ein Drache tot sein oder sowas. Und es ist wirklich einfach genau so passiert. Und Max, mein einer Kumpel, der meinte das auch letztens. Ja, ich glaube, das wird so und so passieren. Es ist wirklich genau so passiert. Also das, was Game of Thrones immer so unfassbar großartig gemacht hat, dieses, egal was für ein wichtiger Charakter das war, man konnte sich niemals sicher fühlen um den. Ist komplett nicht mehr da. Ich hatte in dieser ganzen Staffel nicht einmal zu einem Zeitpunkt gedacht, dass Jon, Daenerys oder Cersei sterben. Nicht einmal. Nicht einmal. Selbst wenn die in sehr prekären Situationen waren, dachte ich, nö, die sterben nicht. Und das gab es früher bei Game of Thrones einfach nicht. Das gab es nicht. Aber das hat ja jetzt auch damit zu tun, dass es jetzt kurz vorm Ende ist. Also man weiß ja jetzt, wer wichtig sein wird am Ende. Also das müssen sie auch jetzt nicht mehr verschleiern. So. Wir wissen jetzt, dass Daenerys und Jon wichtig sein werden. Bei Cersei habe ich nicht damit gerechnet. Ich dachte, die stirbt in der Staffel. Hätte ich auch gern gesehen, weil ich die jetzt nicht mehr so spannend finde. Aber ansonsten werden die, glaube ich, auch noch der Reihe nach rausgeschmissen. Also Tyrion... Ja, es ist interessant, dass noch so, dass wirklich so gut wie alle überlebt haben, ne? Wo man jetzt, wo sie es ja jetzt durch dieses schnelle Erzähltempo schon fast etabliert haben oder wo man eher davon ausgegangen ist, okay, jetzt werden sie sterben und jetzt ist es auch nicht mehr ganz so schlimm, weil wir sind jetzt eh fast vorm Ende und dann ist es auch nicht mehr so, ich trauere um meinen Lieblingscharakter, weil okay, es gibt eh nur noch 7 Folgen. Deswegen hat es tatsächlich überrascht, ja. Also hier und da wirkt es tatsächlich doch so, als würde man es eher so einem breiten Publikum dann doch ein bisschen mehr recht machen wollen. Ja, absolut. Leider. Das habe ich auch immer mehr das Gefühl. Ja. Das ist ja auch das, was mich am meisten nervt, ist halt, was Game of Thrones und auch Song of Ice and Fire so ausgemacht hat, ist ja diese ganzen Theorien, die im Hintergrund immer ausgedacht wurden. So. Ja. Die, also George R. Martin ist ja... Die sind halt alle besser als das, was wirklich passiert. Ja, genau. Die müssen auch nicht immer... Also bei Song of Ice and Fire... sind sogar welche wahr geworden, also das mit hier, dass Jon Targaryen ist, das ist ja in Büchern noch nicht mal richtig bestätigt worden. Das wurde ja durch Theorien halt herausgefunden. Und das ist in der Serie, da muss man es gar nicht mehr anfangen, weil es ist ja jetzt inzwischen immer nur der einfachste Weg. Ja. Also ich habe schon was ich für Theorien gelesen habe, hier, dass Bran der Night King ist oder so. Ja, genau. Klingt cool, aber ja, als ob. Warum? Oder auch eine sehr, sehr schöne Theorie, finde ich persönlich. Also es ist eigentlich mehr so eine kleine Theorie, aber es wäre zumindest mal wieder so ein Game of Thrones-Augenblick. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, dass Arya eigentlich tot ist. Also sprich, dass sie den Kampf gegen die Wife verloren hat, weil man hat es ja nie wirklich gesehen. Also man hat nur gesehen, die treffen sich beide in dem Raum und Arya schneidet ja die Kerze kurz und es ist dunkel und dann kommt ja am Ende Arya wieder raus. Und dann steht sie ja vor Jaqen H'ghar und dann fragt Jaqen H'ghar sie ja, wer sie ist und dann sagt sie ja, a girl is Arya Stark of Winterfell and I'm going home. Und es gibt die Theorie, dass die Wife den Kampf gewonnen hat. Und einfach nur Aryas Gesicht jetzt trägt. Und quasi im Auftrag von Jaqen H'ghar jetzt in Westeros handelt. Und dass es gar nicht mehr Arya ist. Wie geil wäre das? Das fände ich wirklich geil. Weil Arya, dieses unglaubliche Mondgesicht, einfach, also nichts macht mich fast mehr wütend als dieser ganze Strang mit ihr, weil es so egal ist. Aber lasst uns, bevor wir dahin gehen, erstmal nochmal über die letzte Szene reden hinter der Mauer, nämlich wie die halt einbricht und so weiter. Ach so. Weil dann haben wir das Territorium wirklich durch. Ja, das ist für mich wieder so ein Beispiel, dass man, also, ja gut, dass die Mauer einbricht, sah natürlich richtig gut aus. Ja. Und war ja auch das, worauf wir alle gewartet haben, quasi am Ende der Staffel. War auch ein krasser Augenblick, muss man sagen. Ja, klar. Und ich glaube jetzt nicht, dass Tormund und Beric Dondarrion tot sind. Das wäre ein bisschen seltsam. Aber auf jeden Fall, die Szene an sich war natürlich super. Aber es ist wieder so ein Moment, wo man sich halt leicht gemacht hat. Weil, in den Büchern werden die White Walker nicht mit einem Drachen durch die Mauer durchbrechen. Weil da gibt es ja so viele Theorien, dass, also diese Mauer ist durch, wurde ja immer gesagt, ist durch Magie geschützt, uralte Kräfte und dann reicht so ein Drache, der blaues Feuer raufspuckt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber na gut, also das ist wieder so ein Ding, das sah cool aus, das hat seinen Sinn jetzt erfüllt. Genau, da wollte ich nämlich auch noch fragen, weil du hast ja die Bücher gelesen, aber soweit reichen die ja dann eh nicht. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, man kann nur spekulieren, was die Intention ist oder was sich da die hinter der Mauer gedacht haben, die Weißen Wanderer, wie sie da überhaupt jemals durchkommen. Ne? Also ob sie irgendeinen Plan vorher hatten, vor diesem... Achso, von den White Walker weiß man ja nicht, was die da vorhaben. Und ist es aber es gibt verschiedene Theorien. Ist es da so, dass die mehr oder weniger umherwandern und irgendwie warten auf den Winter oder auf irgendwas, dass irgendwas passiert? Oder sind die wirklich so langsam, dass die da nie ankommen? Ne, die warten einfach. Also Sie kommen halt nicht über die Mauer. Ja, okay, gut. Und also es gibt halt verschiedene, also die, wo, was auch alle erwartet haben, was in der Serie passiert, das ist die Theorie, dass Bran das macht. Weil er ja in diese, also was sie in der Serie auch nicht machen, dass Bran sieht ja wohl alles, aber in Wirklichkeit sieht er ja nur alles in der Nähe dieser Bäume. Ja. In der Vergangenheit. Und es gibt halt die Vermutung, dass die Mauer aus diesen Bäumen besteht. Und naja, also irgendwie die Mauer zerstört. Aber naja, aber kann es sein, also ich habe Bran eigentlich so verstanden, dass er halt so ist wie Google. also jetzt mal ehrlich, er kann alles sehen, aber er muss wissen, wonach er suchen muss. Genau, das verstehst du? Er wusste ja auch nichts von der Hochzeit, weil er nicht wusste, dass er danach suchen muss. Erst genau, als quasi weil er sie noch nicht gesehen hat. Ja, ich glaube, er macht ja nichts anderes als rumsitzen und sich Erinnerungen angucken. Erst als quasi Sam meinte, diese Hochzeit gab's, sagte er, okay, dass ich werde jetzt danach suchen in der Vergangenheit und dann findet er es halt. Ja. Er ist halt nicht allmächtig, sondern wenn er nicht mal von der Existenz dieses Geschehens weiß, dann wird das, denke ich mal, auch nicht sehen. So verstehe ich das eigentlich. Genau. Aber wobei sie diese Hochzeit, glaube ich, auch wieder an einem dieser Bäume da platziert haben in der Erinnerung. Ja. Ja. Aber er hat auch zum Beispiel das in Tower of Joy, da ist ja, also da, wo er halt gesehen hat, da das John geboren, da gibt es keinen Baum. Ja, ja, oder vielleicht in der Nähe und er ist dahin gewandert. Das weiß man nicht. Ja. Also, was ich noch zu dem Einsturz von der Mauer sagen wollte, wenn in der nächsten Staffel nicht zumindest irgendwie erwähnt wird, wie die sonst dahin gekommen wären, wenn die keinen Drachen gehabt hätten, dann bin ich wirklich sauer. Weil, also das würde ja, also im Prinzip, also so wie wir es jetzt wissen, würde das ja bedeuten, dass sie nur durch die Mauer durchgekommen sind, aufgrund der hirnrissigen Aktionen. Genau. Also sprich, mit unserem momentanen Wissen ist ja wirklich so, dass hätte es diese Aktion nicht gegeben, wären die überhaupt nicht durchgekommen. Ja. Und das ist so lächerlich. Genau, dann gibt es nur noch das mit diesem, was ganz am Anfang so eine Theorie war, wo dann einige glaubten, im Vorspann gesehen zu haben, dass das Meer einfriert, ja, und sie da rumlaufen. Das wäre aber auch. Genau. Die White Walker kommen ja nicht jeden Winter. Ja. Deswegen. Oder dass die halt auch dass die eine Art der Voraussicht haben und eh schon wissen, was passieren wird. Naja, wie auch immer. Aber ich muss auch sagen, dass die White Walker, finde ich, eh im ganzen Game of Thrones-Universum am langweiligsten. Ja. Also, die sind halt einfach so eine Macht im Hintergrund. Mhm. Das ist nicht das, was ich an Game of Thrones so spannend finde. Nee, es ist nur interessant, wie sich jetzt halt alle versuchen zu verbünden. Nur leider haben sie es jetzt in der Serie auf die dümmstmögliche Art gemacht, indem sie einen Zombie klauen und den Cersei zeigen. Mhm. Und dann, ja gut. Ja. Ich glaube und hoffe tatsächlich, dass sie in der letzten Staffel das Ganze nochmal ein bisschen schöner gestalten und so ein bisschen mehr mystifizieren und auf die Hintergründe und so eingehen und nochmal so mit rückblicken und wie das Ganze zusammenhängt, so im Großen und Ganzen mit dieser Entstehung und wie alles zusammenhängt. Ich glaube schon, dass sie das machen, weil jetzt haben sie erstmal dieses Setting. Es wird zwar auf jeden Fall noch mindestens eine große Schlacht geben, aber ich glaube, es wird nicht mehr ganz so gerusht sein wie jetzt. Mhm. Die ganzen großen Schlachten, also letztendlich die nächste Staffel, nur nochmal jetzt aus Interesse, hat die nächste Staffel 6 oder 8 Folgen? 6. Haben sie sich da schon festgelegt, ganz sicher? 6, ich glaube 6, ja. Aber ich habe gelesen, dass jede von diesen 6 Folgen mindestens 90 Minuten dauert. Mhm. Also das heißt, wir kriegen im Prinzip eine volle Staffel. Spielfilme, ja. Wir kriegen im Prinzip eine volle 10-Folgen-Staffel. Also das muss man ja auch mal sagen. Ja. Vielleicht machen die es auch so, weil die Schauspieler pro Folge bezahlt werden. Lul. Wollen wir dann jetzt. Was denn? Nichts, ich habe nur noch drüber gelacht, über die Vorstellung, dass sie es deswegen machen. Wollen wir einfach quasi Richtung Süden gehen, der mit Winterfell weitermachen? Oh, Richtung Süden? Achso, na gut, oder ja. Nein. Wer fängt ja, an? Ja, okay. Ich. Okay. Fange ich mit dem Positiven an dem Handlungsstrang. Nämlich Bran. Doch, ich fand Bran richtig gut in dieser Staffel. Ich habe oft gelesen, dass alle den richtig scheiße fanden, aber ich fand es einfach nur konsequent. Also ich fand es einfach das Logischste, was mit einem Menschen passiert, wenn er halt alles weiß und nicht mehr weiß, wer er ist und so. Das haben sie nachvollziehbar gemacht. Mhm. Der Sprung kam vielleicht ein bisschen schnell, nachdem, ich weiß nicht, wie es in der letzten Staffel das Ende war von ihm, aber da war ja noch nicht so auf jeden Fall. Hm. Aber ich finde, dass das auf jeden Fall logisch ist, dass er so wird. Und auch, dass er sich da so raushält aus den ganzen Intrigen, wenn man das mal so nennt, was da auf Winterfell passiert. Aber dann immer diese Spitzen raushaut, das fand ich immer ganz, ganz witzig. Hm. Ja, also ich würde auch niemals sagen, dass also die haben den schon gut aufgebaut, aber geht mir halt unglaublich auf die Nerven. Ja, gut, aber nee, also ich fand eigentlich jede Szene mit ihm, fand ich eigentlich immer gut. Und die mit ihm und Littlefinger war auf jeden Fall mit einer der besten Dialoge in diesem, in dieser Staffel. Ja. Wobei es noch, es gab ja nicht so viele richtig gute Dialoge, aber das war auf jeden Fall einer der besseren. Und auch in Winterfell der Höhepunkt, weil alles andere, was sonst passiert ist, war, schrecklich. So unfassbar langweilig und einfach wirklich nur. Also, es kam mir fast schon so vor, um irgendwie Screamtime zu machen. Ja, sie mussten einfach irgendwas erzählen da. Ja. Und um irgendeine Möglichkeit zu finden, dass man Littlefinger jetzt mal aus der Serie streichen kann. Ja, und aber das, den hätte man auch keine Staffel. Ja. Es tut mir leid, ich muss es leider loswerden. Mhm. Es ist wirklich, also ich finde, wie sie Littlefinger beendet haben. Das ist tragisch, unehrenhafteste, traurigste, was ich seit langem gesehen habe. Also ich habe diese Szene wirklich gesehen, ich saß hier Und ich dachte mir, die ganze Szene dachte ich, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Weil ich dachte mir, wenn die das jetzt bringen, das ist wirklich eine herbe Enttäuschung. Also wirklich, wirklich, wirklich. Und die Folge war vorbei und ich weiß noch, ich habe Staffan einfach nur geschrieben bei WhatsApp irgendwie so, ey, ich habe gerade Game of Thrones gesehen, ich hasse es jetzt auch. Und ich weiß, du wirst die Folge hassen und ich weiß, wieso du die Folge hassen wirst, weil ich weiß, das wird die Szene sein. Und dann machst du die Folge an und irgendwie eine Stunde später kriege ich von dir die Nachricht, ey, das mit Littlefinger ist ja wohl ein Scherz. Und es ist einfach so, das ist, ich meine, also, ey, ich meine, was in dieser Staffel eh irgendwie komisch war, dass diese ganzen unglaublich klugen Charaktere, also dieses Dreiergespann, ne, also Tyrion, Varys, Littlefinger, wobei, ja, Littlefinger und Varys mehr oder weniger wirklich die absolut klügsten sind, dass die irgendwie alle keinen klugen Move mehr hinbekommen haben. Alle. Alle drei. Irgendwie. Und Varys hat ja auch nichts mehr zu tun. Ja. Ja. War ja nur noch und, da. Und Littlefinger ist halt, also Littlefinger verhält sich überhaupt nicht mehr so, wie er sich verhalten hat in Staffeln zuvor. Also gar nicht mehr. Es hat nichts mehr mit dem alten Littlefinger zu tun irgendwie. Das ist so, er hat überhaupt keine Fähigkeit mehr, die Situation angemessen einzuschätzen irgendwie. Und dass auch, dass die einem verklickern wollen, dass der klügste Mann aus dieser Welt quasi, der alles bis dahin überstanden hat, einfach nur, weil er so unfassbar gerissen ist, der quasi unter anderem der Grund eigentlich ist für alles, was man bis dahin gesehen hat, der Strippenzieher war hinter allen großen Ereignissen, die wir in allen Staffeln gesehen haben, der wird überwältigt von zwei Kindern. Sorry, das ist so. Er wird dann nicht mehr überwältigt, das finde ich Er wird quasi bloßgestellt und quasi und wird taktisch ausgespielt von diesen zwei Kindern. Ja, nicht und das mal. Ist. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen, da ging's halt darum. Und ich dachte ja, Arya und Sansa spielen ihm was vor, dass die sich halt. Genau, das haben ja viele gehofft, dass es nicht so plump ist und die wirklich da so drauf reinfallen. Und ich habe auch jetzt das Finale, habe ich jetzt so gesehen, dass, na gut, da war jetzt auch kein, also dass die halt so gespielt haben. Aber ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass das von den Autoren gar nicht so gedacht war, sondern dass die wirklich drauf eingegangen sind. Dass sie sich wirklich gehasst haben. Mhm. Ja. Und dann hätte es irgendwie eine Szene gegeben, wo Sansa zu Bran geht und sagt, ey, ich brauche mal hier ein paar Infos über Littlefinger. Mhm. Und er sagt ihr dann alles, was er so gemacht hat. Ja. Und dadurch kommt dann die letzte Szene zustande, was ich dann noch schlimmer finde, als wenn sie ihn ausgetrickst hätten. Aber es ist, für mich ist einfach so, es gibt niemanden, der Littlefinger austricksen kann. Ja. Es sei denn, es wäre vielleicht ein Varys oder sowas, aber sonst, es gibt einfach keinen. Vor allem, er sagt ja noch in der Staffel, dass man immer jeder Situation das ist so lächerlich. Muss. Er sitzt da und sagt, du musst alles in deinem Kopf durchrechnen, alle Möglichkeiten, die es geben kann, da kann dich nichts mehr überraschen. Und dann kommt wirklich sowas, was er mit am nachvollziehbarsten ist, weil es von der nahestehendsten Person kommt quasi. Und das sieht er nicht. Und ein Littlefinger aus Staffel 1 bis 6, ja, wenn der vor Bran sitzt, und Bran sagt, Chaos is a ladder und guckt ihn an. Denn wäre Littlefinger aus Staffel 1 bis 6 sofort gegangen. Ja. Der hat nicht einmal überlegt, auch nur noch eine Minute in Winterfell zu bleiben. Der hat sofort gesagt, ey, ich muss im Whale irgendwas klären und so weiter. Wenn es aber irgendwas gibt, ruf mich, ich werde dir helfen und so weiter. Aber ich muss da was klären und wäre sofort abgezogen. Weil er sofort einfach gewusst hätte, dass die Gefahr zu groß ist. Und er bleibt halt da. Da ist leider, wirkt es wieder so, was wir auch ganz am Anfang besprochen haben, dass sie so für ein paar Charaktere den groben Verlauf haben und ungefähr wissen, wo es enden muss und einfach zwischendrin die Unterfütterung für die verschiedenen Charaktere fehlt und wie das Ganze vernetzt ist und wirklich der Augenmerk auf diese paar Szenerien und so gesetzt wurde. Es gab so zwei Gleichnisse, die ich irgendwie gelesen habe, wo halt einer meinte, das fand ich eigentlich sehr, sehr cool, weil das stimmt wirklich, dass Bran quasi ist wie Dr. Manhattan. Ist doch Dr. Brenhattan. Hä? Dr. Brenhattan. Hallo. weil er eben auf einer ganz anderen Ebene inzwischen existiert quasi und dass man es auch mal so sehen muss, dass es quasi einen Psychopathen gebraucht hat, um Littlefinger zu überlisten. quasi. Weil sonst man das nicht geschafft hätte. Aber trotzdem, ich finde es einfach. Nee, also die haben den so unglaublich kaputt gemacht. Das tat mir wirklich weh. Also ich weiß nicht, wie oft du und ich, Stefan, allein seit Staffel 3, glaube ich, immer irgendwie meinten, Littlefinger wird in der letzten Folge noch halt leben. Und wie oft ich meinte, Littlefinger wird am Ende auf dem Thron sein. Und sowas. Und der wurde jetzt wirklich einfach weggeworfen. Also es ist, nee, ich höre auf, darüber zu reden. Ich bin ruhig. Ja, und sonst alles, was Arya und Sansa war, hat mich gelangweilt. Eigentlich einfach nur, ja, Punkt. Ja, vor allem Arya, die haben sie auch völlig zerschrieben, meiner Meinung nach. Also die finde ich auch super uninteressant, die nervt nur. Ist jetzt vielleicht eine tolle Assassine oder so, hat man auch nichts gesehen in dieser Staffel davon. Außer den Kampf gegen Brienne, der einfach nur Fanservice war. Und was ich auch noch schlimm fand an dieser Todesszene von Littlefinger, das war auch kein Gericht oder so. Die haben mir einfach gesagt, was sagst du dazu, Lord Baelish? Ja, ich bin unschuldig, zack, tot. Also, ich fand zumindest die Art und Weise, wie er reagiert hat, fand ich okay. Also, weil das war zumindest logisch und taktisch nachzuvollziehen. Also sprich, er hat sich erstmal hingestellt, hat erstmal probiert, von sich selbst aus dagegen zu argumentieren. Dann hat er gemerkt, okay, das klappt absolut nicht. Dann hat er gesagt, okay, bring mich zurück ins Vale. Dann hat er gesehen, okay, er hat die Supports von seinen Leuten nicht mehr und kann sich nicht rausreden. Also ihm bleibt nichts anderes übrig, als zu battlen. Und also das fand ich zumindest okay, weil es war wirklich von den Schritten her, wie er an die Sache rangegangen ist, war es nachvollziehbar. Aber ein Littlefinger, wie man ihn kennt, wäre niemals in diese Situation gekommen. Nie. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, und ansonsten ist ja in Winterfell nichts passiert. Nö, genau. Alle so nach und nach aufeinander getroffen, ja. Okay. Dann King's Landing, obwohl da ist auch nicht so viel passiert. Ja. King's Landing, ich muss sagen, dass ich alles, was mit den Lannistern zu tun hat, hat mich eigentlich sehr gut gefallen. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde alles, was sie mit Jaime machen und alles, was sie mit Cersei machen, das finde ich schauspielerisch super gut. Ja. Ich finde, das ist von der Inszenierung her alles super geil. Also alles, was mit den Lannisters und King's Landing zu tun hat, hat mir sehr gut gefallen. Wirklich. Also das war für mich sehr oft so der Höhepunkt und vor allem Jaime, um ehrlich zu sein. Also Jaime war fast mein Favorit in dem Ganzen, weil was auch ein sehr großer Punkt ist, finde ich, dass es gibt, also Game of Thrones war früher in früheren Staffeln auch so eine Serie, die dadurch die Fahne hochgehalten hat für wirklich Charakterentwicklung über die Folgen hinweg. Also dass du wirklich tiefe Charakter hattest, die eine Wandlung durchgemacht haben und so weiter. Und das ist ja jetzt quasi alles gewichen für große Massenszenen, Schlachten, Epos und die Figuren sind größtenteils auserzählt, also so wie sie jetzt ticken, so werden sie wahrscheinlich ticken bis zum großen Finale. Außer irgendwie Jaime. Also Jaime hat immer noch Dinge, die ihm in sein Leben irgendwie geworfen werden, wodurch er sich wandelt, wodurch er sich ändert, wodurch er wieder irgendwie irgendwas durchmacht und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich es eher auch immer noch am interessantesten. Und ich finde diese Theorie, dass Jaime Azor Ahai ist, auch super geil. Finde ich auch gut. Fand ich auch nicht unwahrscheinlich. Ja, aber fand ich auch. Also Jaime ist ja eh einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, jetzt ist er mein Alleiniger nach Littlefingers Tod. Ja, aber ansonsten ist ja da nicht, ist ja wirklich nicht viel passiert. Also Cersei ist regierte halt. Genau. Aber die macht ja nicht so viel. Das sind dann mehr die Dialoge, die ganz spannend waren. Würde ich einfach sagen, dass wir bei ich wollte jetzt noch bei King's Landing auf die letzte Folge quasi eingehen. Okay. Auf das große Treffen, auf die große Konferenz. Ja. Genau, ansonsten hätte ich nämlich jetzt noch gefragt, vor allem so auch wieder Stefan so als Buchleser, mal zu einem ganz konkreten Charakter, der eigentlich erst in dieser Staffel, der kam zwar in der letzten Staffel schon am Ende vor, aber erst in dieser Staffel so ein paar Auftritte hatte und wie du den so fandest und Tim, du natürlich auch, hab gerade seinen Namen vergessen, den Vornamen, der Greyjoy. Euron Greyjoy. Euron Greyjoy. Ja, katastrophal. Okay. Ja. In der Serie hasse ich den. Ja. Weil der einfach, also Es ist schwer zu erklären. Also zu einem haben sie ihn viel zu schnell eingeführt und dargestellt als diesen übermächtigen Piraten. Ist er in den Büchern auch. Da ist er halt der berühmteste und krasseste Pirat auf der Welt. So. Da, soweit stimmt es auch. Aber er ist einfach in der Serie ist er einfach nur verrückt. So. Er ist halt ein bisschen tuntig so und Johnny Depp-mäßig so ein bisschen. Mhm. Nur, dass er halt ein bisschen anders aussieht. Aber in den Büchern ist er halt viel, viel mystischer. Da gibt es nämlich zum Beispiel auch die Theorie, dass er die Mauer zum Einschutz bringt. Weil er so ein Horn hat, mit dem es geht. Aber ist auch egal. Also den finde ich richtig nervig. Und jede Szene, wo er drin ist, finde ich auch blöd. Spult Stefan weiter. Ich finde halt, was den angeht, der ist halt einfach... Ich hasse es in Filmen, in Serien, wann auch immer, wenn unfassbar viel passiert und fast so gegen Ende wird plötzlich ein neuer Charakter reingeworfen, der einfach übermächtig ist, wo man sich einfach denkt, okay, ganz ehrlich, dann war einfach alles, was bis jetzt passiert ist, eh vollkommen egal, weil jetzt kommt einfach dieser Typ und der hätte es eh alles auch geregelt. Also das ist, und das hat mich einfach so unfassbar, wenn wir mal über den reden wollen, weil der hat ja, also es gibt ja auch die letzte Szene in der zweiten Folge, ist ja glaube ich auch, wie er die Greyjoy-Flotte platt macht, quasi von Daenerys, mit Yara noch, also mit Yara Greyjoy. Mhm. Und dann kommt er plötzlich mit 1 Milliarde Schiffen, die irgendwie in einem halben Jahr gebaut wurden, wie aus, keine Ahnung wie, an, zerberstet alles, fährt dahin, zerberstet alles und du denkst dir einfach, cool, so, also ich kenne diesen Typen nicht mal. Ich hatte vielleicht 25 Minuten Screentime bisher mit dem und plötzlich macht der alles kaputt, was ich seit Staffeln kenne. Und dann denkt man sich auch, okay, soll ich das jetzt ernst nehmen? Aber okay, wir können ja zurückgehen zu dem Meeting in dem Dragon Pit. Ja, also ich hätte jetzt noch drauf eingegangen, wie die Sand Snakes aus der Serie schmerzlos rausgeschrieben wurden. Ja. Was ich jetzt nicht schlimm fand, weil sie die. Glaubst du, die sind wirklich raus? Ja, die kommen nicht mehr wieder, die da im Kerker sind. Ich glaube, man sieht dann am Ende nochmal irgendwie so nur noch die Skelette oder so. Ich muss ja sagen, jetzt ist es ein bisschen raus aus dem Thema. Ich habe immer noch ein Funken Hoffnung, dass Dennis Baratheon nicht tot ist. Habe ich immer noch. Den hatte ich anfangs auch eine ganz ziemlich lange Zeit. Den hatte ich sogar bei Oberyn eine ganze Zeit lang, obwohl es da sehr abwegig war. Die würden so Mut besitzen, wenn sie irgendwann einfach in der nächsten Staffel einfach Brienne so einen kurzen Augenblick hat und dann einfach sagt, und das einfach so zugibt und sagt, ich habe Stannis damals nicht getötet, Stannis lebt noch. Wie krass wäre das? Egal. Okay. Ja. Aber ich glaube, das wäre einfach zu... den dann nochmal einzubauen in die letzte Staffel. Ja, aber es wäre einfach so wundervoll Game of Thrones, weil es einfach so eine Überraschung wäre, womit man mal nicht rechnen würde. Egal. Wobei ja relativ viele Charaktere zwischenzeitlich immer wieder gekommen sind, von denen man gedacht hatte, sie sind tot. Allein beim, wie heißt der, beim Hound hat man auch nicht unbedingt, ist man auch nicht davon ausgegangen, aber das war so ein ähnliches Szenario, dass man gehofft hat, vielleicht ist er nicht tot, ja. Das ist eigentlich optimal, gerade was du jetzt gerade meintest, weil der Hound Clegane Bowl und so weiter und so fort, weil das fängt ja fast damit an eigentlich, also sie sammeln sich ja alle in der Dragon Pit und das erste, was passiert ist ja, dass der Hound sich dem Mountain gegenüberstellt und quasi ja den Clegane Bowl confirmt, indem er sagt, du weißt, was auf dich zukommt, Bruder, und du wirst durch meine Hand sterben, quasi. Und damit ist es klar, dass es passieren wird. Und ihr müsst mich jetzt, wahrscheinlich wird mich das Internet hassen, dass ich das jetzt sage, aber könnt ihr mir bitte erklären, was so unglaublich faszinierend und unglaublich wahnsinnig toll daran sein soll, wenn die beiden gegeneinander kämpfen? Ich habe keine Ahnung. Also, das ist ja. Weil das die beiden besten Kämpfer in Westeros sind. Aber es ist doch so, aber die hauen dann dreimal ihre Schwerter gegeneinander und dann ist es vorbei. Das ist doch so unglaublich irrelevant. Und alle warten auf diesen Clegane Bowl. Ja, und jetzt ist es einfach nur das Warten darauf. Also, Ich glaube, also ich finde es jetzt auch nicht so super spannend. Also wenn es passiert, okay. Aber naja. Mhm. Aber was ich noch cool fand an dieser Zusammentreffensszene, war eigentlich der Weg dahin, ne? Wie einfach alle auf beiden Seiten kannten sich alle, haben alle miteinander geredet. Keine Ahnung, es war irgendwie so ein Klassentreffen, dass Tyrion Podrick und Bronn trifft und hier auch der Hound und Brienne. Ja, waren auch schöne Dialoge, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das war auch das, was mir an der 6. Folge am besten gefallen hat, wo sie dann durchs Eis wandern und auch miteinander reden. Ja. Genau, das sind immer die Momente, die dann am meisten Spaß machen eigentlich, wenn die dann so kurze Momente haben, wo die sich nochmal treffen und nochmal kurz miteinander reden und so. Generell fand ich, hat die 7. Folge im starken Gegensatz auch zur 6. und so ein bisschen was wieder gut gemacht und ja, sich doch Zeit genommen für die Dialoge und Atmosphäre. Also ich war jetzt nicht unzufrieden mit der letzten Folge. Das war auch einfach unglaublich toll gemacht, dieses Treffen. Also wirklich wahnsinnig gut gemacht. Also dass es halt anfängt mit dieser Musik, die immer so ganz zu Anfang, wo die Armeen quasi dastehen. Und Jamie und wie heißt der Bronn, schauen über diese riesigen Heere rüber und sind sich nochmal im Klaren darüber, dass sie dagegen niemals gewinnen können. Und denn wie du schon meinst, dieser Weg dahin und dann wenn man halt in so einer antiken römischen Arena drehen darf, ist es halt unschlagbar, weil es optisch einfach so unfassbar geil aussieht. Und dennoch, wie sie das aufgebaut haben mit diesen drei Seiten quasi, also wo die eine Partei sitzt und die andere Partei und so weiter, das war schon richtig, richtig cool. Und ich fand auch die Dialoge währenddessen zwischen allen eigentlich ziemlich cool und die Blicke, die sie sich zugeworfen haben und so weiter. Also, wenn dann irgendwie Daenerys meint, sie muss ihren Grand Entrance machen mit ihrem Drachen und setzt sich hin und Cersei zeigt ihr einfach sofort erstmal so, wer da die Hosen anhat und sagt, ey, hör mal zu, was kommst denn du zu spät hier? So, und wo man einfach sofort sieht, dass Daenerys immer noch einfach ein blondes Püppchen ist, die bei so Wortgefechten einfach nicht so gut ist. Und genau. Ja, aber ansonsten wurde halt viel besprochen. Mhm. Aber muss man jetzt nicht so drauf eingehen. Es waren alles gute Dialoge. Ich fand eigentlich was war das, wo Euron meinte zu Tyrion, dass er klein, irgendwie hat das so einen Witz gemacht, dass er klein ist. Mhm. Und hat doch Tyrion auch irgendwas zu Theon gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Und Theon meinte, ja, der war doch nicht mal gut, der Witz. Ja, richtig, genau. Das war das erste Mal, dass Theon irgendwas richtig Witziges gesagt hat. Ja. Das fand ich auch gut. Ja. Ja, und ansonsten, ich fand es auch schön mit diesem Twist, dass Cersei das rumdreht und wie sie dann am Ende sagt, die Zusicherung macht, okay, ich bin an eurer Seite und vielleicht erinnert ihr euch dann irgendwann daran, wer geholfen hat, dass ich geholfen habe. Ich habe dann nicht direkt kommen sehen, also wie jetzt Jamie zum Beispiel, dass es von ihr eine komplette Finte ist und sie einfach erzählt, was sie erzählen muss. Mhm. Also es fand ich schön gemacht. Das war so am ehesten irgendwas, was so Twist-mäßig war. Ja. Genau, ja. Dann endet es ja damit, dass Jamie abhaut. Genau. Hattet. Naja, aber ich würd vielleicht nochmal drüber reden, über sowas wie. Über die Show? Die Vorführung? Nee, gar nicht, sondern eher so das Gespräch zwischen Tyrion und Cersei. Ja, klar, darüber können wir auch. Das fand ich eigentlich mega wichtig, vor allem, weil die große Frage ist an euch: Kauft ihr Cersei ab, dass sie schwanger ist? Ich halte es für möglich, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Ich glaube nämlich, das ist eine Riesenfinte. Aber warum? Aber bei den Zeitabständen der Serie wäre die jetzt nicht schon im 9. Monat. Also. Ist gut möglich. Also ich glaube, weil es gibt ganz vielen Leuten eine ganz andere Motivation, dass sie schwanger wird. Also es gibt Tyrion eine andere Motivation, es gibt Jaime eine andere Motivation und so weiter. Ja, bei Tyrion dann am ehesten, dass er noch sagt, ja okay, wenn alles so kommt, wie es kommen muss, dann gibt es aber vielleicht wenigstens einen Neuanfang mit einem Nachfolger von Cersei. Klar, dass er dann sagt, ja, okay, unsere Familie ist nicht nur schlecht. Ja, ich glaube, ja, Jaime, kann man ja jetzt davon ausgehen, hat sie dann trotzdem verloren, ne? Habt ihr bei einem von beiden geglaubt in der Sekunde, dass es ihnen eventuell tatsächlich den Kopf kostet? Und bei wem mehr? Bei Tyrion oder bei Jaime? Weil sie spricht ja bei beiden Drogen aus. Ich hab's bei Tyrion nicht einmal geglaubt. Bei Jaime dachte ich, fuck, wäre das geil, wenn das jetzt passiert. Weil, also, wenn das passiert wäre, das wäre ein richtiger Game of Thrones-Augenblick gewesen. Damit hätte niemand gerechnet. Alle hätten gesagt, what the fuck, ich fasse es nicht. Und also das wäre wirklich genial gewesen. Und da saß ich da und dachte mir, ich finde, Jaime ist ein total toller Charakter und es würde mir wehtun. Aber ich dachte, wenn ihr das macht, dann großen Respekt und dann habt ihr einiges wieder gut gemacht. Aber war ja dann irgendwie klar, dass sie sich das nicht trauen. Ja. Aber ich habe es nicht ganz verstanden. Sie hat ihm doch auch zugenickt. Genau. Ich dachte, das wäre das. Es sah eigentlich so aus, als hätte es dieses klare Zeichen gegeben. Ja. Ja, ich denke mal, dieses Zunicken war für Schwertziehen oder sowas, aber noch nicht für irgendwie. Auf was auch immer der Mountain hört. Also man weiß es ja nicht. Aber ich fand, da wir jetzt über die Dragon Pit reden, weil es ja auch ein bisschen King's Landing ist, was wir vorhin so ganz schnell abgefackelt haben. Ich fand eigentlich diese ganzen Sachen, wo sie immer über diese gemalte Landkarte gelaufen sind, fand ich super geil. Also das war vom Set her und so weiter einfach total der Hammer. Diese gemalte Landkarte auf dem Boden, da bin ich ein Riesenfan von gewesen. Und was ich auch noch zu King's Landing sagen wollte, ist, ich fand es unfassbar schade, wie schnell und wie schnell einfach das Treffen von Jaime und Tyrion abgehandelt wurde. Stimmt. Das war wirklich so, es war ein Meeting und ein Augenblick, das wäre früher der Highlight einer Folge gewesen. Wirklich. Und jetzt, es war wirklich einfach, ja, was geht, ja, hier übrigens, ja, okay, tschüss. Einfach so 2 Minuten dazwischen gekletscht und wo ich mir dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Vor allem war es ja auch völlig unnötig und hat ja auch viele aufgeregt mit diesem Hin- und Herreisen und der Zeit, dass es überhaupt nicht zusammenpasst, weil sie hatten Jaime und Tyrion ja schon beide ein paar hundert Meter voneinander entfernt bei diesem Schlachtfeld. Da hätten sie es auch so machen können, dass sie dort aufeinandertreffen. Und ich bin auch davon ausgegangen, okay, haben sich auch viele dran gestört, dass Jaime da ins Wasser fällt und dann 300 Meter weiter irgendwo von Bronn rausgefischt wird. Obwohl er in voller Rüstung ist und so weiter. Genau, ja. Da hätten sie es doch auch leicht anders machen können, keine Ahnung, dass Tyrion ihn tatsächlich irgendwie da rausholen lässt oder sonst irgendwas und die noch ein Gespräch haben. Und er dann sagt, geh bitte zu Cersei und sag ihr das und das und ihn wieder freilassen oder so. Alles wäre sinnvoller gewesen. Ja, was wir vorhin auch noch meinten mit von diesem Jahr, wieso hat er denn nicht einfach, wieso hat er nicht einfach den Speer auf Drogon geworfen hinter der Mauer? Genauso kannst du zum Beispiel bei diesem Meeting einfach sagen, wieso hat Daenerys Drogon nicht einen einzigen Feuerspei machen lassen auf Cersei und die gesamten Lannisters sind tot und die haben überhaupt kein Problem mehr und alles ist gedealt. Das kannst du genauso gut sagen. Ja, aber das wäre ja einfach, dafür macht man ja keine Besprechung und das ist ja auch nicht das, wofür Daenerys und Jon Snow da stehen, dass sie einfach sagen, komm, wir treffen uns und dann bringen sie die um. Das ist ja immer das mit Ehre und keine Ehre. Eine ganz kurze Nachfrage nochmal, jetzt wieder ein bisschen weiter weg davon. Nochmal so zu Richtung Weiße Wanderer und so, und weil Stefan ja Bücher gelesen hat. Nochmal eine kurze, die Weißen Wanderer gibt doch diesen Rückblick ursprünglich da von diesen Kindern des Waldes oder so mal erschaffen, richtig? Das wird in den Büchern nicht erklärt. Ah, in Büchern wird es nicht erklärt. Okay, aber in der Serie machen sie es ja so, da sieht man, wie die da dieses Drachenglas in die Brust drücken. Genau, und dann entsteht der erste. Und das haben sie gemacht, weil die von den Menschen sich wahrscheinlich bedroht gefühlt haben. Genau, und dass dann da irgendein Kampf oder ein Krieg gab. Also eigentlich ist ja die Motivation der Weißen Wanderer so, die sind eingesetzt, um die Menschheit zu besiegen und zu tilgen. Ja. Mehr oder weniger, genau. Das heißt, die haben ja eine Motivation und einen Sinn. Ja, ja. Also deren Ziel ist erfüllt, wenn keine Menschen mehr leben. Und ja, dann vielleicht fallen sie in sich zusammen, weil dann haben sie erfüllt, was sie erfüllen mussten und dann kann die Natur wieder gedeihen. Was wäre denn, wenn die es tatsächlich schaffen? Naja, ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario, aber tatsächlich einfach alle Menschen weg und dann, naja, so neu anfangen. Und komplett einfach, okay, die zerfallen dann und dann Kinder des Waldes und Bäume wachsen wieder. Und wie das die Serie Kontinent. So endet, oder was? Ja. Okay. Nach dem ewigen Winter. Und dann vielleicht rührt sich dann trotzdem aber wieder irgendwas Menschliches oder so. Na gut, kam jetzt nur gerade so in den Sinn, ja. Naja, also George R. R. Martin meinte ja schon mal, als er über das Ende gefragt wurde, dass es ein Happy Ending geben wird, mit einem Great Sacrifice. Also, das meint er schon selber an vielen, also die werden sie wahrscheinlich besiegen, aber keine Ahnung, Jon Snow wird wahrscheinlich dabei sterben und wird dann zum Helden oder sowas. Irgendwie so Standardgedöns. Wird wahrscheinlich passieren. Ja. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Orte abgehakt. Alle großen Orte abgehakt, ja. Ja, also wir können noch vereinzelt reden über den Karawanenüberfall, weil es halt echt schon eine sehr große Szene war. Mhm. Ich meine, gut, da war es jetzt nichts so unglaublich, unglaublich Wichtiges passiert, aber es war einfach toll gemacht. Ist aber unfassbar gut gemacht. Mhm. Gut, ne, da gibt's dann auch wieder diese ganzen Logiklücken, wo man sagt, okay, das ist halt, keine Ahnung, die Dothraki sind jetzt nicht die taktischsten Menschen der Welt irgendwie und da steht halt der erfahrenste und einer der erfahrenste Soldat, der wahrscheinlich in Westeros noch rumläuft, nämlich Jaime, und der kommt nicht mal auf die Gedanken irgendwie, was jedes normales Heer in der Geschichte der Menschheit und überhaupt schon mal hatte, einfach mehrere Dutzend Späher, die einfach im Umkreis von mehreren Kilometern einfach gucken, was so abgeht. Also so wie die überfallen wurden, wäre es rein logisch überhaupt nicht möglich gewesen. Niemals. Also dass sie halt hören, ja, hörst du das? Und plötzlich kommt da die Armee angeritten, vollkommen ungestört. Das hätte niemals geklappt. Niemals. So, aber war halt so. Es sah unfassbar krass aus. Da habe ich mich zumindest ein bisschen gefreut, dass sie diese Scorpion-Armbrust oder wie die heißt, so ein bisschen relativiert haben. Weil da war ich ein bisschen sauer, weil sie irgendwie sechs Staffeln lang heißt es, ja, der Drachen hat, ist halt der krasseste, weil der gewinnt halt einfach. So, weil der hat halt Drachen. Also es wurde ja eigentlich immer so gesagt, wenn du Drachen hast, hast du eh gewonnen. Und denn in der zweiten Folge zeigt der... Ich habe seinen Namen vergessen, aber der Typ, der da immer alles Böse quasi rum experimentiert und so weiter, steht dann da und zeigt ihr diese Armbrust, ja, drück mal hier rauf. Ja, das kommt da durch. Ja, damit können wir Drachen töten. Okay. So, also, da dachte ich mir, also wirklich jetzt, das ist die Lösung. Ich fand es aber voll gut, weil es so einfach war. Und sie brauchen ja noch irgendwas gegen den Eisdrachen. Und als dann Jaime in der nächsten Folge, also in der fünften, aus dem Fluss gezogen wird und dann sagt, Cersei sagt, du hast nicht gesehen, was sie mit uns gemacht hat und das war nur ein Drache und sie hat drei. Also von wegen, wir können das nicht gewinnen. Das ist unmöglich. Und auch dieses, dass er ihr das quasi nochmal klar macht von wegen, also wenn wir in den Norden gehen und dabei sterben, sterben wir. Und wenn wir nicht in den Norden gehen und die gewinnen, dann sterben wir. Weil also es gibt keine Situation, wo wir fein rauskommen aus dem ganzen Ding quasi. Und ja, genau, so viel zu diesem Überfall. Ganz, ja, mir fällt da jetzt doch noch ein Ort ein, den wir so ein bisschen ausgelassen haben, der aber auch nicht ganz. Achso, ja, achso, du meinst die Zitadelle. Ja, ja, genau. Ja, so. Ja, stimmt. Ja. Boah, ach ja. Komme ich jetzt wegen den Tullys drauf und wir können es noch ein bisschen aufregen über die Heilung von Mormont. Stimmt. Der hat mich wirklich aufgeregt. Es war einfach so, diese Krankheit wird so die ganze Zeit als unheilbar und es ist das Schlimmste der Welt und dann ist es irgendwie gefühlt so, ja, also ich schneide dir das ab und dann mache ich da eine Salbe rauf und dann ist fertig. Das kann nicht dein Ernst sein, Alter. Ja. Und ja, also was mich da fast noch am meisten aufgeregt hat, war dieses unglaubliche Foreshadowing, was höchstwahrscheinlich die letzte Szene in Game of Thrones sein wird. Nämlich wo Samuel Tully da durchläuft mit diesem einen Meister und der Meister sagt, ja, und ich muss noch mein Buch vollenden. Die Geschehnisse in Westeros nach dem Tod von Robert Baratheon. Und dann sagt Sam doch so, ja, wollen Sie sich nicht einen anderen Titel ausdenken? Und dann sagt der Meister so, ja, wieso denn? Und dann sagt er, na ja, das klingt, finde ich, so unpoetisch. Und dann lacht der Meister und dann geht er weg. Und jetzt sofort an jeden, der diesen Podcast 20 Euro auf letzte Szene von Game of Thrones, Sam sitzt da, kriegt dieses Buch und schreibt auf die Vorderseite drauf, ist Song of Ice and Fire. Hundertprozentig. Und es war einfach so ein Foreshadowing, das hat mich fast schon aufgeregt. Wirklich. Ja. Aber ansonsten, ich fand diese Montage, die sie da gemacht haben, vollkommen unpassend. Also die hat einfach nicht in die Folge, geschweige denn in Game of Thrones gepasst. Ja, war halt witzig irgendwie und ja. Gestört hat mich das jetzt nicht so. Also du meinst dieses, wo sie so schnell das immer hin und her geschnitten haben. Ne? Wo sie seinen Alltag einfach zeigen. Ja, genau. Ja. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Was ich vergessen habe, was ich zu King's Landing nochmal sagen wollte, was ich wirklich, wirklich schön fand, wo ich fast ein bisschen Gänsehaut hatte, war, als Jaime wegreitet und die ersten Schneeflocken in King's Landing fallen und du hörst so ganz abgewandelt, ganz langsam das Game of Thrones Hauptthema spielen, ganz, ganz, ganz leise. Das war ein wirklich toller Augenblick. Also wirklich. Hatte ich genauso. Ja. Ja. Und ansonsten... Gut. Halt euch noch was ein. Nö. Was waren die besten Szenen? Tatsächlich ist die darunter, die Tim jetzt gerade genannt hat, fand ich auch. Ja, ja. Da war wirklich so ein Augenblick, wo ich gedacht habe, das haben sie schön gemacht und die besten Augenblicke. Oftmals die Dialoge. Achso, ich wollte noch ein paar Dialoge erwähnen, die ich richtig gut fand. Ja. Na gut, so viel sind es auch nicht. Den Dialog von Tyrion und Varys, nachdem Daenerys hier die Tallys verbrannt hat. Ja. Wo sie beide in Dragonstone sitzen und Wein trinken. wo dann Varys meint, hier, wir haben noch einen Brief für Jon Snow. Naja, der sagt, hast du ihn gelesen? Nein, ja, er ist für den Babbler. Na, was steht denn drin? Ja, nichts ja. Gutes. Das war schön, ja. Ja, und irgendeinen Dialog hatte ich auch noch im Kopf, den habe ich jetzt vergessen. Ja, und ansonsten fand ich halt die Szene mit Bran und Littlefinger, wo er noch zu ihm meint, Chaos is a ladder, wo dann Littlefinger weiß, okay. Scheiße. Ich bin am Ende. Das war's. GG. Ja. Das war gut, das stimmt. Ansonsten fällt mir gerade wirklich nicht mehr so viel ein. Ich fand tatsächlich, muss ich sagen, dass die Szenen zwischen Jon und Daenerys, ich finde, die beiden haben eine gute Chemie miteinander, wenn die miteinander spielen. Also ich kaufe das denen schon ab und ich finde es auch nicht aufgesetzt, sondern ich finde, man hat so... Von Szene 1 an hat es irgendwie gepasst zwischen den beiden, so wie sie es gemacht haben. Das hätte ich nicht gedacht selbst. Ich dachte eigentlich, das wird nicht so. Ja. Ansonsten meine Lieblingsszenen, also der Angriff auf die Karawane war auf jeden Fall bombastisch. Das war so ein bisschen das Battle of the Bastards der 7. Staffel, so ungefähr. Und wieder mit einem langen One-Shot. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wo Bronn da durchrennt, oder? Genau. Das ist irgendwie so ein Stilmittel, das sie, glaube ich, immer wieder nutzen. Das war eine meiner Lieblingsszenen, denn da, wo Jaime, wie gesagt, geht und die ersten Schneeflocken fallen. Ey, und ich bin ganz ehrlich, es endet bereits. Wirklich jetzt. Ja, da endet es für mich. Ja. Ja, also dann ein Fazit zur gesamten Staffel. Ja, also ich finde, es hat ein bisschen gebraucht, dass man sich da an diesen neuen Erzählstil so ein bisschen gewöhnt hat. So die ersten zwei Folgen oder so. Bis man so über Bord geworfen hat, dass man, dass es nun halt so ist und die sich relativ schnell fortbewegen können, also was. Fazit, viele Charaktere handeln nicht mehr so, wie man es von ihnen gehofft oder gewohnt gewesen wäre in früheren Staffeln. Die meisten Folgen haben sich keine Zeit genommen für irgendwelche klugen Dialoge oder Atmosphäre. Generell wurden viele Wiedersehensfolgen, Szenen bis auf ganz zu Ende irgendwie ihrer Magie beraubt, was vorher einfach ein Highlight gewesen wäre. bei vielen Sachen sagt man hinterher, okay, müssen sie irgendwie machen, weil es sehen sich halt, es gibt halt 50 Charaktere und die treffen nun aufeinander, können wir nicht jedem eine Folge geben. Oder man muss sich frei machen von diesen, von vornherein von diesen 7 Folgen und macht halt 10 draus und dann hat man die Zeit. Ja, ja, das ist halt auch so ein Knackpunkt, ja, dann machen sie es halt ein bisschen länger, da hätte niemand gestört. Ja. Ich finde es halt so lustig, weil also das, was wir jetzt die ganze Zeit sagen von wegen, das nimmt irgendwie dem Zauber diese Wiedersehensdinger, weil es wird alles so irgendwie so gerusht und so weiter und so fort. Letztendlich hätte das alles nicht so gewirkt, wenn sie einfach 10 Folgen gemacht hätten. Weil, genau. Weil die 7 Folgen, die sie jetzt haben, sind einfach exakt so wie die früheren 10, nur alles, das ganze Futter, was so dazwischen war früher, weil einfach nicht so viel passiert ist, haben sie einfach rausgeschmissen. Ja. Das ist alles, was sie getan haben. Und sehr verdichtet. Es wäre wunderbar, wenn es davon so einen Extended Cut geben würde, ja, der doppelt so lang ist. Abschließend würde ich mich auch John anschließen mit der Aussage, das hat ein bisschen gedauert, bis man sich an diesen neuen Flow irgendwie gewöhnt hat. Es ist halt wirklich, ich finde, man kann es am besten formulieren, indem man sagt, es wirkt sehr viel mehr filmisch. Also jede Folge wirkt wie so ein abgeschlossener Film irgendwie. Also Game of Thrones Staffel 1 bis 6, da hat man sich immer noch hingesetzt und hat irgendwie gesagt, okay, ich gucke jetzt eine Folge. Und ich finde, jetzt wirkt es mehr wie halt ein Film. Man guckt Teil 1, dann guckt man Teil 2, dann guckt man Teil 3, dann guckt man Teil 7, da muss man warten irgendwie. Ja. Es ist so, es wirkt irgendwie cineastischer und nicht mehr so serienmäßig. An sich, ne, also da sind wir uns alle einig, denke ich mal, es ist natürlich immer noch Meckern auf sehr hohem Niveau, was wir hier tun. Ich meine, wir nehmen jetzt seit einer Stunde und 20 Minuten auf und ich glaube, von dieser Stunde und 20 Minuten haben wir ungelogen eine Stunde und 10 gemeckert. Wirklich. Aber nichtsdestotrotz ist die Serie immer noch sehr, sehr gut und wie ich schon meinte, handwerklich der absolute Wahnsinn, was sie in dieser Staffel hinbekommen haben und Maßstäbe setzend auf ganz vielen Ebenen, aber was die Staffeln angeht, glaube ich, ist es die schlechteste. Also ich glaube, ich hatte das gleiche Gefühl auch bei der 5. und bei der 6. Ich glaube, ich hatte es bei der 5. ja. Aber beide Staffeln haben gegen Ende hin es geschafft, rauszureißen. Also beide Staffeln haben dann am Ende noch die Augenblicke irgendwie abgeliefert, wo man dachte, okay, ich verzeih euch viel Schwachsinn, der davor war. Also Staffel 5 hattest so das Battle of the Bastards, wo du das irgendwie gesehen hast und dachtest, heilige Mutter Maria Gottes, alles andere ist egal. Also der Schwachsinn, der in den 3 Folgen davor war, ist mir egal, ey, ich knie vor euch so ungefähr. Ja. Und in der Staffel 6 hattest du halt, ist denn da kurz davor passiert? Nee, Staffel 6 hattest du Battle of the Bastards, sorry. Staffel 6 hattest du Battle of the Bastards und die fantastische 10. Folge, wo die Scepter da, also die Kirche in die Luft gesprengt wird mit dieser Godfather-Szene am Anfang. Tommen springt aus dem Fenster, die letzte Szene, wo Daenerys mit den Drachen über das Meer überquert und hat so Jon Snow confirmed als Targaryen quasi, hat diese ganzen krassen Dinger und in der Staffel 5 hattest du den Kampf bei Hardhome auch noch drin gewesen, der auch eine Menge rausgerissen hat und von diesen Elementen, das sollte ja quasi jetzt in der Staffel das sein, wo sie hinter der Mauer sind und das hat einfach komplett das Gegenteil bei mir hervorgerufen, dass es einfach nur noch deutlich schlechter gemacht hat. Ja. Ja. Dann sind wir durch. Oder? Sind wir durch. Ja. Alles klar. Gut, dann sind wir durch. Übrigens, ganz kurz, was ich noch empfehlen kann, es gibt eine Karte, die ist sehr lustig. Und zwar ist das Landkarte von Westeros. Und da ist eingezeichnet den Weg, den Jon Snow zurückgelegt hat seit Hardhome und den Weg, den der Night King zurückgelegt hat seit Hardhome. Das ist unfassbar geil. Weil Jon ist wirklich so 3000 Meilen, 4000 Meilen, 3000 Meilen wieder hoch, 2000 Meilen wieder runter und der Night King ist einfach so tick. So 100 Kilometer an der Zeit. Kann man sich angucken. Aber ja, das war's damit. Gut, dann bis zum nächsten Recap 2019. Genau. 19, ja. Oder so. 19. Oh je. Okay. Arrivederci. Jo. Jo. Bis dann. Nichts mehr zu sagen. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.